Der Name Jesus ist so süß, durch ihn Gott Segen uns verhieß. Er führt uns hin zum Paradies, der teure Name Jesus. Jesus, dir sei Preis und Dank, dir gebührt der Lobgesang. Preiset nun mit frohem Klang den teuren Namen Jesus. Er gibt dem Leidenden Geduld und schenkt ihm seine Lieb und Huld. Vergibt uns alle unsere Schuld, der teure Name Jesus. Jesus, dir sei Preis und Dank, dir gebührt der Lobgesang. Preiset nun mit frohem Klang den teuren Namen Jesus. Drum jauchze ich mit Herz und Mund und mache diesen Namen kund. Es sei gelobt in dieser Stund der teure Name Jesus. Jesus, dir sei Preis und Dank, dir gebührt der Lobgesang. Preiset nun mit frohem Klang den teuren Namen Jesus.